Abschnitt 23. Aus auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 16. Der grönländische Eskimo. G. Ursprüngliche Religion, Aberglaube, Kunstsinn, Dichtung, Musik. Ursprünglich besaßen die Grönländer keine entwickelte Religion. Sie hatten jedoch viel Aberglauben und viele Sagen, die von verschiedenartigen übernatürlichen Wesen handelten, von deren Kräften und Eigenschaften sie freilich nur sehr unklare Begriffe besaßen. Ihre Priester und Weisen, die sogenannten Angekak, suchten ihre Landsleute durch mancherlei wunderliche Künste zu mystifizieren, um die Herrschaft über sie zu erlangen. Sie waren übrigens in der Regel die verständigsten unter ihnen und konnten oft auch mit wirklich vernünftigen Ratschlägen helfen. Die getauften Grönländer haben ihren alten Glauben übrigens durchaus nicht ganz aufgegeben. Sie sind noch bis auf den heutigen Tag sehr abergläubisch und sprechen in vollem Ernst von den wunderbaren Fabelwesen, die auf dem Inlandseise, weiter ins Land hinein, am Strande und auf dem Meere hausen. Die alten Sagen werden noch vielfältig des Abends von dem einen oder dem anderen einem aufmerksam lauschenden Kreise vorgetragen. Die Grönländer sind vorzügliche Erzähler und begleiten ihren allerdings oft ein wenig breiten Vortrag mit lebhaften Gebärden, die häufig darauf berechnet sind, die Zuhörer ins Lachen zu bringen. Der Grönländer hat einen sehr scharfen Verstand in Bezug auf alles, was innerhalb seines Erfahrungskreises liegt. Hiervon zeugen ja auch seine sehr sinnreichen Gerätschaften, bei denen das vorhandene Material so gut wie nur möglich ausgenutzt worden ist. Selbst der kleinste knöcherne Knopf, die geringste Schnalle, ist so vorzüglich, dass sie nicht besser herzustellen ist, und wir können sie in der Beziehung nichts lehren. Ihre Bemerkungen den Europäern gegenüber können oft sehr treffend und verständig sein. Hiervon erhielten auch die ersten Missionare allerlei fühlbare Beweise, indem die Fragen der Grönländer in Bezug auf manche Punkte der christlichen Lehre sie oft in eine schiefe Stellung brachten. Als Beweis für ihre leichte Auffassung mag erwähnt werden, dass sie verhältnismäßig leicht lesen und schreiben lernen, so dass die Mehrzahl von ihnen es jetzt kann. Ja, viele haben es sogar sehr weit darin gebracht. Domino und Brettspiele, ja sogar Schach lernen sie sehr leicht. Ihr Formsinn ist ziemlich entwickelt und sie zeigen sogar häufig große Anlagen zur bildenden Kunst. Sie werden häufig gute Zeichner und als Beweis ihrer Tüchtigkeit in der Schnitzkunst mag auf die beiden geschnitzten Köpfe, die auf Seite 330 abgebildet sind, hingewiesen werden. Man kann keinen Augenblick im Zweifel sein, dass der Verfertiger hier seine eigene Rasse hat nachbilden wollen. Durch ihre oben erwähnte Sagendichtung, die von Dr. Rink zusammengestellt und übersetzt worden ist, erhält man einen guten Einblick in das Seelenleben der Grönländer. Sie zeugt von einer großen Fantasie, wie auch von Gefühl und einer gewissen poetischen Auffassung vieler Dinge in der Natur. Fußnote: H. Rink, Eskimoische Sagen und Märchen, über ostgrönländische Sagen, siehe ebenfalls Holm, Mitteilung über Grönland, Band 10, Ende der Fußnote. Außer der Sagendichtung und ihren Erzählungen von verschiedenen Heldentaten haben die Eskimos ursprünglich noch eine andere Dichtung, die aus Gesängen verschiedener Art besteht. In früheren Zeiten waren dies entweder Spottlieder über andere, die bei den früher erwähnten Trommeltänzen gesungen wurden, oder es waren gewöhnliche Lieder, die verschiedene Dinge oder Ereignisse schilderten und häufig auf eine eigenartig kindliche, ansprechende Weise bei den Schönheiten der Natur und des Lebens verweilen. Oft sind es auch Liebesgesänge sehr kindlicher Art, in denen die Sehnsucht des Liebenden und die Tugenden der Geliebten beschrieben werden. Bei meinem vielfachen Umherstreifen hatte ich häufig Gelegenheit, die Bemerkung zu machen, dass die Grönländer viel Sinn für Naturschönheiten haben. So geschah es einmal, als ich mit meinem Freunde Joel, von dem ich später eingehender erzählen werde, in meinem Kajak im Amiralik-Fjord ruderte, dass wir an einer Bergspitze vorüberkamen und plötzlich die Felsen am Ende des Fjordes sonnenbeleuchtet daliegen sahen. Es war nebliges Wetter, aber die Wolken hatten sich zerteilt und hingen in Fetzen über den Gipfeln, während die Schneemassen im Sonnenlicht erglänzten. Es war ein Anblick strahlender Schönheit. Joel hielt mit dem Rudern inne und brach in den Ruf Winnekaok in Klammern, wie schön, aus. Er war im Übrigen ziemlich unbeleckt von der Kultur, so dass man ihm kaum derartige Gefühle zugetraut haben würde. Ich habe auch die Grönländer, ihr Sommerleben, die Rentierjagd und die Schönheit der Natur zu dieser Zeit in den schönsten Farben beschreiben hören. Die Musik zu den Liedern wird häufig von dem Dichter selber komponiert. Und da die Grönländer auffallend musikalisch sind, so kann diese Musik trotz ihrer Einförmigkeit oft einen ganz eigentümlichen Charakter haben. Als Probe ihrer Lieder und ihrer Musik mag der unten stehende neue Gesang von Grönlands Ostküste mitgeteilt sein, der mir freundlichst von Frau Signe Rink überlassen wurde. Fußnote: Frau Rink ist H. Rinks Gattin. Sie ist in Grönland geboren und hat fast ihr ganzes Leben dort verbracht. Wir besitzen von ihrer Hand mehrere in Novellenform abgefasste Schilderungen über das Leben der Grönländer. Ende der Fußnote. Dieselbe Dame hat verschiedene wertvolle Liederproben gegeben. Leider gestattet mein Raum es nicht, sie hier aufzunehmen. Die Melodie ist von Frau Ganglen in Julian Harp aufgezeichnet worden. Klagelied des Eskimos. Eine Eskimo-Gruppe, im Treibeise festgehalten, ist von Hungersnot bedroht. Langsam und durch die Nase. Ich blickte über das Meer von eines Berges Gipfel, und was ich früher nie erschaut, alles war mit Eis versperrt. Drüben in Tertiak regieret der Hunger. Bei der Einführung des Christentums und der Zivilisation wurde, wie wir gesehen haben, der Trommeltanz abgeschafft, und damit trat auch ein Verfall oder eine teilweise Veränderung der Verskunst ein. Noch immer aber ist das Dichten bei den Grönländern ganz allgemein. Der Inhalt der Lieder kann zum Teil scherzhafter Art sein, indem sie auf mehr oder weniger unschuldige Art die Eigenheiten ihrer Mitmenschen lächerlich zu machen suchen. Die Grönländer haben nämlich einen scharfen Blick für das Komische. Es existieren auch mehrere derartige Lieder über die Mitglieder der Expedition, doch es ist mir leider niemals gelungen, derselben habhaft zu werden. Einzelne Lieder behandeln auch allerlei Ereignisse und Begebenheiten. Sehr allgemein sind die Kinderlieder, die häufig für irgendein bestimmtes Kind gedichtet und diesem von dem Verfasser zum Geburtstag geschenkt werden. Die Musik zu den Liedern wird zum Teil bekannten europäischen Melodien entlehnt. Häufig werden aber auch eigene Melodien dazu gedichtet, die freilich in der Regel auch von europäischer Musik, sowohl weltlicher wie geistlicher, beeinflusst sind. Die Grönländer singen sehr gern. Besonders im Sommer, wenn sie in den Frauenböten rudern, kann man sie häufig ihre Lieder, teils geistlicher, teils weltlicher Art, im Chor anstimmen hören. Es klingt sehr feierlich, wenn dieser Gesang des Abends über die spiegelblanke Wasserfläche dahinschallt, und er ersetzt das Hirtenhorn und das melodische Geläute der Herdenglocken, die daheim bei uns in den Bergen ertönen. Der Kirchengesang ist sicher dasjenige, was den Grönländern beim Gottesdienst am meisten zusagt. Als Beweis für ihre musikalischen Fähigkeiten mag hier noch angeführt werden, dass sich in Gotthard ein Seminar zur Ausbildung von Katecheten befindet, in welchem das Hauptgewicht auf die Ausbildung in der Kirchenmusik gelegt wird. Alljährlich zur Jubelfeier wird ein Chorgesang von den am Orte ansässigen Grönländerinnen und den Katechetenlehrlingen des Seminars eingeübt. Der Chor singt ungemein schön und enthält viele gute Stimmen. Ende von Abschnitt 23, gelesen von Jessi im Februar 2025.